Zahnarm jedoch das Leben und die kleinen Träume fort. Und es haben dunkle Wolken Perlen voller Hass gestreut, dass wir uns am Stern verloren, habe ich schon oft bereut. Lass uns wieder Freunde sein, die Herzen sind dafür. Vieles schafft man nicht allein am Weg zur Himmelstür. Lass uns wieder Freunde sein, so wie es sein. Dornen und im Zorn. Viele tausend Sonnenstrahlen sind bis heute daran erfroren. Doch der Himmel gibt ein Zeichen, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Unser Traum soll wieder leben.